WDR 5. Neugier genügt. Heute geht es in dieser Sendung um eine Sache, die von so fundamentaler Bedeutung ist, gerade für die Physik, die aber gleichzeitig von einer so starken Romantik durchwirkt ist. Freunde, es geht um An, Aus, Licht. I saw the light, I saw the light. Am Anfang war das Licht. Und mit dem Licht kam der Schatten in die Welt. Wir haben ja alle einen Schatten. Sie haben auch einen Schatten. Ich habe einen Schatten. Alles hat irgendwie einen Schatten. Und wo viel Licht ist, da ist auch viel Schatten. Sprichwörter im Praxistest. Ein Kind erblickt das Licht der Welt. Wir betrachten die Geburt eben als das Wunder des Lebens. Ein Moment, in dem eigentlich so die Wolkendecke aufreißen müsste und die Sonne durchs Fenster scheint, wenn das Neugeborene auf die Welt kommt. Aber für viele Mütter ist das auch das Trauma ihres Lebens. Nein! Mami wartet auf dich im Licht, Baby! Die Soziologin Christina Mundlos hat verschiedene Frauen zu ihren Geburtserfahrungen interviewt. Frauen wie Lisa, 34 Jahre alt. Einem wird ja gesagt, du hast diesen kurzen Moment des Schmerzes und wenn es dann raus ist, dann freust du dich so sehr und der Schmerz und alles ist vergessen. Also ich kann sagen, ich habe mich eigentlich eher mal gefreut, dass es vorbei ist. Und ich lag eigentlich in meinem Bett und habe gedacht, es ist alles ganz schrecklich scheiße und ich möchte eigentlich einfach gerne nach Hause. Wie Lisa hatte ein Großteil der Mütter, die Christina Mundlos für ihr Buch interviewt hat, nicht etwa eine postnatale Depression, die es ihnen am Anfang vielleicht schwer machte, Gefühle für das Neugeborene aufzubringen. Sie mussten nur erstmal für sich verpacken, was mit ihnen im hektischen Klinikalltag unter der Geburt geschehen war. Etwas, das sie kaum in Worte fassen konnten und auf das sie trotz Schwangerschaftsyoga und Geburtsvorbereitungskurs nicht vorbereitet gewesen waren. Bei der Geburt meines Sohnes war es so, wir hatten so einen wirklich dicken Arzt, der sich dann irgendwann so in meinen Bauch reingeworfen hat, zusammen mit einer Hebamme. Und die haben einfach den aus mir rausgedrückt, wie so eine Tomatenmarktube, wo man nochmal den Rest rausdrückt und mit möglichst viel Gewalt kommt's raus. Also ich denke da manchmal noch dran und träume da auch manchmal von, weil es einfach wirklich grauenhaft war. Es war schmerzhaft. Ich wollte das nicht. Das war Gewalt. Christina Mundlos leuchtet aus, was bei vielen Frauen erstmal nur unter »Ich hatte eine schwierige Geburt« in Erinnerung geblieben ist. In ihrem Buch »Gewalt unter der Geburt« macht sie deutlich, im Zuge der Sparmaßnahmen werden in Kliniken oft viele unnötige Interventionen ergriffen, nur um die Geburt zu beschleunigen. Im hellen Kreißsaallicht sieht es da manchmal stockduster aus. Seit ich ein Kind habe, habe ich eine Jahreskarte für den Zug. Seit ich ein Kind habe, höre ich klassische Musik im Radio. Seit ich ein Kind habe, kaufe ich ständig Bio-Lebensmittel ein. Seit ich ein Kind habe, lerne ich nicht, zu meinen Mitbürgern zu sein. Diese Momente, wo du auf dem Spielplatz sitzt und das Gefühl hast, es sind nur Mütter um dich herum in heilen, wunderbaren Familien, die sind wunderschön angezogen, haben frische Wäsche an, wo man sich fragt, wann haben die denn bitte gewaschen oder wann haben die das gekauft? Was soll ich denn dann sagen in meinem durchgeschwitzten T-Shirt und jetzt ohne Papa, der jetzt im Business-Dress da um die Ecke kommt und noch ein bisschen kickt? Der Mythos von der perfekten Kleinfamilie. Mama, ich hab dich sehr lieb. Doch wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. In Japan sagt man auch, unter der Laterne ist es am dunkelsten. Seit ich ein Kind hab, seh ich ständig überall Gefahr. Seit ich ein Kind hab, krieg ich Mitleid von kinderlosen Paar. Das Kind im Rampenlicht der Eltern. Für mich war das eigentlich ganz klar, dass mein Sohn mit 6 allein in die Schule gehen kann. Aber ich habe dann gesehen, dass die Eltern in unserem Umfeld das nicht so sehen. Da dürfen die Kinder vielleicht in der 3. Klasse alleine gehen, wenn überhaupt. Eigentlich sind bei uns in der Gegend nur noch die Migrantenkinder allein unterwegs. Gestern habe ich einen Jungen gesehen, der hat seine kleine Schwester auf dem Lenker vom Fahrrad durch die Gegend gefahren. Und da habe ich gedacht, die sind die Einzigen, die noch sowas wie eine unbeschwerte Kindheit haben. Unsere Zeit generell erscheint mir ängstlicher, meint auch der Autor und Kinderarzt Herbert Renz-Polster. Und ich glaube, objektiv ist klar, die Welt heute ist deutlich sicherer. Also heute drohen weniger Gefahren als damals. Aber die ganze Atmosphäre, die ganze Stimmung ist irgendwie defensiver und ängstlicher. Ich kriege das mit, wenn ich mal so zurückblättere in die damalige Zeit, auch was die Leute sich erzählt haben, welche Bücher sie gelesen haben. Es war in den 70er Jahren, war ein wahnsinniger Optimismus. Sie müssen sich ja vorstellen, hat jede Familie hatte im Schnitt jedes Jahr 8% mehr Gehalt. Hey, was für ein Rückenwind. Die Zukunft erschien positiv. Die Leute waren optimistisch. Und hatten scheinbar weniger Angst, den Nachwuchs auch mal alleine losziehen zu lassen. Stellvertretend für diesen Geist steht die Kinderserie Vorstadtkrokodile aus den 70ern. So ist alles, weiter! Mach schon! Hast gut gemacht, Hannes, jetzt sag deine Losung. Ich bin auf dem Dach, bin am Ziel. Ab heute bin ich ein Krokodil. Aus heutiger Sicht alles verwahrloste Kinder, die ohne Aufsicht in der Nähe einer alten Ziegelei herumstreunen und Mutproben bestehen. Verbot, Verbot, Verbot, Verbot, Verbot. Statt sich im Spiel auszuleben, sollen Kinder heute immer früher auf eine vermeintlich unsichere Zukunft vorbereitet werden. Renz-Polster spricht in dem Zusammenhang von einer Pädagogik der Vorverlagerung. Weil man später im Beruf Teamfähigkeit mitbringen muss, sollen am besten Dreijährige schon ihre Aggressionen im Griff haben, noch bevor sie sich die Schuhe binden können. Weil gerade mehr Techniker und Naturwissenschaftler gebraucht werden, sollen Kindergartenkinder mit Pantoffeltierchen mikroskopieren und etwas über den Urknall lernen, statt sich beim Klettern und Laufen bewähren zu dürfen. Gleichzeitig werden sie von allen Seiten nach Defiziten ausgeleuchtet. Ich denke, wenn Kinder immer nur funktionieren müssen, dann fehlt ihnen sowas wie auch so ein inneres Rückgrat. So ein inneres Rückgrat entsteht ja nicht durch äußeres Korsett an Didaktik, Pädagogik oder noch so das tollste Angebot, sondern es wächst von innen. Und deshalb denke ich, dass Kinder, die vielleicht immer nur mit Zielen beschickt werden und immer nur funktionieren müssen, dass denen sowas fehlt, dass die dann bei Widerständen einfach dann vielleicht erschöpft werden, weil sie nicht gewohnt sind, dass das Leben weitergeht und dass man daran wachsen kann. Ohne Schatten im Leben eben auch kein Licht. Oder mit den Worten des Kinderarztes: Die Persönlichkeit setzt sich zusammen aus Narben und aus Vitalgewebe, alles gemischt. Ja. Jeder ist so ein bisschen auch das, was er erfahren hat. Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Doch man sieht nur die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht. Guten Morgen, liebe Sonne, bist du auch so früh schon wach? In alten Zeiten lebte einmal ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sie bewunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Schön wie das Licht der Sonne. Schon im Märchen bekommt die schöne Prinzessin Liebe, Anerkennung und nicht zuletzt den Prinz. Fernsehshows wie Germany's Next Topmodel spielen mit dieser Sehnsucht. Ebenso Frauen- und Mädchenzeitschriften. Gerne im säuselnden Befehlston. Der Sommer ist da. Sorge jetzt für einen glatten, bikini-fitten Body. Style dir einen frechen Flirtlook. So zauberst du dir sexy Schimmerhaut. Warnhinweis: Dieses Schönheitsideal gefährdet ihre Gesundheit und kann zu massiven Essstörungen und sogar zum Tod führen. Wer als leuchtend schön gilt, kann sich nicht etwa entspannt zurücklehnen. Absurderweise sind besonders die Mädchen gefährdet, die schon seit frühester Kindheit ständig positive Resonanz für ihr Äußeres bekommen haben. Diese Beobachtung hat auch Soziologin Christina Mundlos gemacht. Dass insbesondere die Mädchen, die sich diesem Schönheitsideal unterwerfen und dem sehr stark versuchen zu entsprechen, dass gerade diese Mädchen eigentlich ein sehr großes Problem mit ihrem Körper haben. Und man bräuchte nur mal eine 15-Jährige, die etwas molliger ist, zu fragen, wie sie sich fühlt. Und eine 15-Jährige, die extrem schlank ist, zu fragen, wie es ihr gehen würde, wenn sie mollig wäre. Also es gibt viele sehr schlanke Mädchen, die dann sagen, wenn sie 10 Kilo mehr wiegen würden, dann würden sie sich vor einen LKW werfen. In ihrem Buch Schönheit, Liebe, Körperscham hat Christina Mundlos untersucht, warum es dieses kranke, völlig überzogene Körperideal aus den Zeitschriften und Sendungen in die Köpfe der Mädchen schafft. Für sie liegt das ganz klar an der Erziehung. Am Anfang gab es Mann und Frau und beide waren gleich, bis auf eins. Jungen werden vor allem vorne nass und Mädchen in der Mitte. Großer Auslaufschutz für den kleinen Unterschied. Insbesondere bezüglich der Sauberkeits- und Hygieneerziehung. Da hat Bettina Schurke bereits vor über 15 Jahren eine Studie zu durchgeführt und festgestellt, dass Mädchen in dem Alter ganz anders beschämt werden als Jungen und ganz anders kritisiert werden für ihr Verhalten, nämlich vor allem subtil. Das heißt, die werden nicht verbal dazu aufgefordert, lass dies und tu jenes, sondern werden häufig nur mit so einer Art Ekel- und Verachtungsgesicht abgestraft. Und das führt dann in der Psyche der Mädchen einfach dazu, dass sie diese Kritik, diese beschämenden Blicke letztlich auf ihr komplettes Selbst beziehen müssen und sich dann ihr Leben lang danach sehen, dass ihnen jemand doch diese konkrete Anweisung nun noch gibt, die ihnen damals in der Kindheit gefehlt hat. Das heißt, sich wieder anerkannt und geliebt zu fühlen. Anna, ihr hattet heute Morgen ein unangekündigtes Fotoshooting. Thema war? Der perverse Spanner auf dem Damenklo. Na, dann schauen wir uns dein Foto doch mal an. Ja, hallo, meine Liebe. Ist doch super toll geworden. Es gab eine Zeit, da habe ich in Champagner gebadet. Und es war nie irgendeiner, das kannst du mir glauben. Ich war auf den geilsten Aftershows dieser Stadt. Ich wurde immer eingeladen, eingeladen. Und der rote Teppich klebt an meinen Schuhen, der ging gar nicht mehr ab. Im Blitzlichtgewitter. Nur die Dunkelheit ist echt. Das Licht scheint nur so. Oben. Ich bin oben. Ist das schön? Von oben runter zu sehen. Macht Erfolg irre? Nein, meint der Psychiater Borwin Bandelow. Krank waren die meisten Stars vorher schon. Narzisstische Störung, Borderline. In den Biografien der Megastars könne man die klassischen Symptome verschiedener Persönlichkeitsstörungen wie auf einer psychiatrischen Diagnose-Checkliste abhaken. Die einerseits dazu führen, dass sie berühmt werden und auf der anderen Seite dazu neigen, Suchtmittel zu nehmen, dass sie zu Depressionen, Selbstmordversuchen und Partnerschaftskonflikten neigen. Es ist also nicht eine Folge des Ruhms. Es wird ja dann so gemutmaßt, dass die dann daran zerbrechen, dass die Medien dann ab und zu mal ätzende Kritik schreiben oder dass die Tonträgerverkäufe schwächeln, dass das dazu führt, dass die Stars am Ruhm zerbrechen. In Wirklichkeit ist das so, die Störung war vorher schon da und daraus hat sich erst die Berühmtheit entwickelt. Eine kranke Persönlichkeit hilft also, wenn man im Showgeschäft berühmt werden will? Ach, deshalb habe ich keinen rechten Erfolg, werden viele Möchtegern-Promis jetzt erleichtert ausrufen. Ich bin einfach nicht gestört genug für eine Karriere. Zumindest muss man den Applaus brauchen, wie der Koksüchtige den Stoff, meint der Psychiater. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Celebrities – Vom schwierigen Glück berühmt zu sein. Es ist tatsächlich so, dass man süchtig nach dem Erfolg sein muss. Ich habe eine biologische Theorie dazu gebildet, dass die sogenannten Endorphine im Gehirn für dieses Problem verantwortlich sind. Wenn man zu wenig von diesen Endorphinen hat, versucht man, diese Endorphine nach oben zu pushen. Das kann einerseits dadurch passieren, dass man auf der Bühne steht und Aufmerksamkeit kriegt, denn Aufmerksamkeit von anderen Menschen führt zu einer massiven Endorphinausschüttung. Aber auch wenn man Drogen nimmt wie Heroin, Opiate oder sogar Alkohol trinkt, führt das eben auch zu einer Endorphinausschüttung. Und das erklärt, warum eben beides immer zusammengehäuft auftritt. Auch, dass man sehr häufig die Geschlechtspartner wechselt. So gesehen bekommen Sex, Drugs und Rock'n'Roll gleich einen unangenehmen Beigeschmack von Psychopharmaka. Während Borwin Bandelow bei vielen Rock- und Popstars eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung diagnostizieren würde, bekannt auch als Borderline-Störung, schreibt er den Filmstars, Kinski lässt grüßen, eher eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu. Auffällig, so Bandelow, wurden sie alle schon lange, bevor sie im Rampenlicht standen. Erfolg verändert den Menschen nicht. Er entlarvt ihn. Max Frisch. Ja, auch bei Schriftstellern findet man das Phänomen, also wenn man sich das mal anschaut, dass von den 7 amerikanischen Literatur-Nobelpreisträgern 5 ein schwerstes Alkoholproblem hatten, dann sieht man schon klar, wie da der Zusammenhang ist. Und wir haben auch einige Schriftsteller, die unter manisch-depressiven Erkrankungen gelitten haben. Und doch beneiden wir sie um das Rampenlicht, in dem sie stehen. Warum nur, wenn es doch oft so schwerkranke Menschen sind und ihre Sucht nach Erfolg bei dem Empfindlichsten schnell zum Tode führt? Auch dafür hat Borwin Bandelow eine Erklärung. Das muss man sich so vorstellen. Jeder von uns hat auch ein Belohnungssystem in seinem Gehirn. Und dieses Belohnungssystem stellt Forderungen nach Sex oder Wut, Hass, Liebe, Aggression und solche Dinge ausdrückt. Und auf der anderen Seite haben wir ein Angstsystem. Dieses Angstsystem sagt immer, tu das nicht, das ist unanständig. Wenn du Drogen nimmst, ist das schädlich für dich. Und dieses Angstsystem verhindert, dass wir das alles machen. Und der Star lebt sozusagen die Wünsche unseres Belohnungssystems für uns stellvertretend aus. Emotionen, die wir uns selber nicht zugestehen möchten. Und dafür zahlen wir das Eintrittsgeld, dass er das eben virtuell für uns tut. Tja, das Licht. Das Licht macht einen echt wahnsinnig. Also es kann einen wahnsinnig machen. Denn wenn das Licht zu grell scheint, bekommt man Sehnsucht nach einem schattigen Ort. Jetzt hör mir gut zu. Du darfst auf gar keinen Fall ins Licht gehen, hörst du? An. Aus. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.